Worin besteht die verbotene Feierlichkeit bei der Hochzeit? Die mit diesem Gebot verbotene Feierlichkeit besteht in der eigenen Messe für die Brautleute, im Brautsegen und in außergewöhnlichen Hochzeitsgepränge. Die Brautmesse mit dem Brautsegen kann in dieser Zeit nicht gefeiert werden, obwohl sehr viele Dispensen gegeben, Ausnahmen, Bischof. Und vor allem auch die Hochzeitsfeier, äußerliche große Feier, Gepränge, die kann man da nicht machen.